t'as l'air tout tendu. Regarde ton pote, il est cool, il a une super chemise en plus. Thank you. I'm sick. Boom click, boom click, boom click, boom click, boom click, boom click, boom click, boom click. I'm sick. Let's go. fort, bevor du hier aufgetaucht bist. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das? Ja, Leute, ich hebe mein... Glas auf den fiesesten Fixer, echt. Ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. Ich bin nicht gewöhnt, mich auf eine solch widrige Diskussion eben zu geben. Du bist ja noch nicht mal in der Lage, eine Grammatik korrekt Artikulation zu effizieren. Ich sauge und sage, wie die Zunge gesoffen ist, aber dann fliege ich liegen, echt, ey. Ja, jetzt checkt ihr aber langsam hier. pop, and that was funky. I catch my breath. All right, you got it? Yeah. Kick it. That's it, now I'm blasted. That's it, now I'm blasted.